Deutschlandfunk. Professor van Dusen lässt die Sau raus. Von Michael Koser. Wir machten ein paar Tage Ferien, Professor van Dusen und ich. Und die hatten wir auch dringend nötig. Hinter uns lag eine anstrengende Automobiltour durch England und nicht zu vergessen die mindestens genauso anstrengende Affäre um den Siegelring des Königs Artus und um den geheimnisvollen Schwarzen Ritter. Es war Sonnabend, der 6. Juni 1903. Wir saßen beim Frühstück und fühlten uns wohl. Es war rundherum schön. Herrliches Wetter, Professor. Mein lieber Hedge, obzwar Sie sich seit nunmehr gut 5 Jahren der Ehre und des Vorzugs erfreuen dürfen, Umgang mit meiner Person zu pflegen, befleißigen Sie sich, wie ich zu meinem Bedauern immer wieder konstatieren muss, weiterhin hartnäckig einer vagen, durch und durch imprezisen und platterdings unwissenschaftlichen Ausdrucksweise. Aber Professor, ich habe doch bloß gesagt, herrliches Wetter. Ganz recht, mein lieber Hedge. Und was hätten Sie sagen sollen? Weiß ich doch nicht, Professor. Ich bin schließlich kein so einer, der das Wetter vorhersagt und dann wird's doch ganz anders. Nicht nur ein Meteorologe, mein lieber Hedge, auch ein in wissenschaftlichen Belangen nicht gänzlich unaufgeschlossener Laie würde sich folgendermaßen ausdrücken. Wir befinden uns im Wirkungsbereich eines sogenannten dynamischen oder auch warmen Hochdruckgebietes, durch welches aus subtropischen Breiten Warmluft in diese gewöhnlich vom Klima weniger begünstigten Lokalitäten herangeführt wird. Der wolkenlose oder allenfalls... Little Bacon ist ein idyllisches Dörfchen in Mittelengland, nicht weit von der Stadt Worcester, wo sie die berühmte Soße machen. Da gibt es eine Kirche aus dem Mittelalter, einen soliden Gasthof mit ländlicher Küche und gepflegten Bier, romantische Fachwerkhäuser, Efeu, Hecken, Rosen, ein richtiges kleines Paradies. Und wenn Sie noch nicht in Little Bacon waren, meine Damen und Herren, dann gebe ich Ihnen einen guten Rat. Lassen Sie es auch in Zukunft bleiben. Morgen, die Herren. Herrliches Wetter heute, was? Sie meinen ein dynamisches Hochdruckgebiet, wodurch Warmluft aus den Subtropen... Hedge. Und was Sie betrifft, Sir, ich habe Sie nicht aufgefordert, an meinem Tisch Platz zu nehmen. Ach, wissen Sie, Professor, was braucht's der Formen und der Art verwandten Seelen? Milton oder Shakespeare? Egal. Sie sind doch Professor van Dusen, dieser Superschnüffler aus Amerika. Sir. Stehen Sie auf, Fremder. Gehen Sie in sich und ziehen Sie am besten auch gleich die Schuhe aus. Sie befinden sich in Gegenwart von Professor Dr. Augustus van Dusen, dem berühmten Wissenschaftler und großen Amateurkriminologen. Der da genannt wird die Denkmaschine und ich bin sein Prophet. Wollte sagen, sein Assistent und Chronist. Hedge. Hutchinson Hedge. Herr Professor Wünschen. Haben Sie die Güte, Herr Wirt, dieses Subjekt von meinem Tisch zu entfernen? Aber Herr Professor, das geht nicht. Das ist doch Mr. Alistair. So. Und wer oder was ist Mr. Alistair? Mr. Alistair war ein drahtiges Kerlchen, ungefähr so alt und so groß wie der Professor. Außerdem war er der ehrenwerte Alistair Baconsfield, der jüngere Bruder von Lord Hawksford. Und Lord Hawksford war in der Gegend die absolute Nummer eins. Seit Jahrhunderten saß er, das heißt seine Familie, auf Schloss Hawksford, nur ein paar Minuten von Little Bacon entfernt. Ihm gehörte fast alles Land um uns herum. Sein Wort war Gesetz. Und darum war natürlich auch sein Bruder eine Respektsperson. Das ist mir ganz und gar gleichgültig, Sir. Für mich sind Sie ein Pflegel. Regen Sie sich ab, Professor. Und lassen Sie mich auch mal zu Wort kommen. Ich habe was für Sie. Ein Angebot. Ich wünsche es nicht zu hören. Ein kriminologisches Angebot. Auf Schloss Hawksford ist nämlich was passiert. Das Verbrechen des Jahrhunderts, könnte man sagen. In der Tat, Mr. Baconsfield. Äußern Sie sich genauer, aber knapp, wenn ich bitten darf. Präzise. Und von Anfang an. Ja, also es geht um die Marquise von Hoxford. Ein Mitglied Ihrer Familie, Mr. Beaconsfield. Das denn nun doch nicht, Professor. Allerdings, wenn Sie meinen Bruder Cecil fragen, die Marquise gehört ihm, müssen Sie wissen. Wie darf ich das verstehen, Mr. Beaconsfield? Sie ist eine Sau, die Marquise. Wie bitte? Ein Schwein. Kennen Sie doch, Professor. So ein dickes, fettes Tier, das grunzt und sich im Dreck suhlt. Ja, ich weiß, was ein Schwein ist, Mr. Beaconsfield. Na, wunderbar. Dann wird's Ihnen ja nicht schwerfallen, die Marquise zu finden. Sie ist nämlich verschwunden. Aus ihrem Stall. Wahrscheinlich geklaut von unserem Nachbarn, Sir Pelham Grenville, auf Woodhouse. Mr. Beaconsfield. Die Marquise ist der Augapfel meines Bruders, wissen Sie. Eine Berkshire-Sau. Edelster Rasse. Schon dreimal hat sie den großen Preis auf der Landwirtschaftsausstellung gewonnen, in Worcester. Und in diesem Sommer holt sie den Preis zum vierten Mal. Deshalb ist ja Sir Pelham so sauer. Weil für sein Vieh immer nur der zweite Platz bleibt. Mr. Beaconsfield, gehe ich fehl in der Annahme, dass Sie mir zumuten, den unbekannten Aufenthaltsort eines verschwundenen, womöglich entwendeten Hausschweins, Sus Scrofa Domesticus, zu eruieren? Spucken Sie doch nicht so große Töne, Professor. Sie sollen rauskriegen, wo die Marquise steckt und was mit ihr passiert ist. Sowas ist doch Ihr Job, wie Sie da drüben in Amerika sagen, oder? Entfernen Sie sich, Sir, auf der Stelle. Ist das Ihr Ernst, Professor? Mein voller Ernst, das versichere ich Ihnen. Hinaus! All right, Professor. Aber ich sag Ihnen was. Wir sprechen uns wieder, und zwar bald. Wissen Sie, die Menschen hier sind ein besonderer Schlag. Kernig, ein bisschen schlicht, aber treu. Und auf den Adel lassen sie nichts kommen. Und sie finden es gar nicht schön, wenn man seiner Lordschaft in die Suppe spuckt. Das werden sie noch merken, Professor. Ein besonderer Menschenschlag. Wie wahr. Vor einer halben Stunde belästigt mich der hiesige Krämer mit dem Ansinnen, einen des Nachts stattgehabten Einbruchsdiebstahl in seinem Laden aufzuklären. Einen Einbruchsdiebstahl, bei welchem gestohlen worden sein soll... Was war es doch gleich, mein lieber Hedge? Ein großer, schwarzer Luftballon, Professor, und ein Eimer mit Farbe. Und nachdem ich dieser, ich kann es nicht anders ausdrücken, unverfrorenen Dreistigkeit die gebührende Abfuhr habe zuteil werden lassen, wagt man es mir, eine noch wahnwitzigere Anmutung zu unterbreiten. Ich, Professor Van Dusen, der größte Amateurkriminologe, den die Welt je gesehen hat, ich soll eine abhanden gekommene Sau wieder zur Stelle schaffen. In der Tat, mein lieber Hedge. In dieser rustikalen Abgeschiedenheit scheinen Degeneration, Debilität, Idiotie, kurz der blanke Schwachsinn, zu kassieren. Wir reisen ab. Gleich morgen. Tut mir leid, Herr Professor, aber Sie reisen heute noch. Sofort. Ihr Gepäck steht schon auf der Straße. Hier ist die Rechnung. Wir wurden vor die Tür gesetzt. Kurz, aber nicht schmerzlos und ohne Begründung. Von ein paar kräftigen Hausknechten. Telefonieren durften wir übrigens auch nicht. Nur wenn Sie auf Schloss Hoxford anrufen und mit Mr. Alistair sprechen wollen. Nein? Dann machen Sie, dass Sie weiterkommen. Wir wanderten zum kleinen Bahnhof von Little Bacon. Finster beäugt von den Dorfbewohnern, sauer und schwer bepackt. Letzteres bezog sich natürlich nur auf meine Wenigkeit. Auf dem Bahnsteig erfuhren wir eine neue Hiobsbotschaft. Der nächste Zug? Keine Ahnung. Vielleicht morgen, vielleicht übermorgen, vielleicht in einem Monat, vielleicht noch später. Eine unvorhergesehene Fahrplanänderung. Bis auf Weiteres hält kein Zug in Little Bacon. Schöne Bescherung. Wie sollen wir denn wegkommen? Lassen Sie das lamentieren, mein lieber Hedge, tun Sie etwas. Mieten Sie uns einen Wagen. Ein Automobil? Im Dorf gibt's keins. Nur auf Schloss Hoxford. Dann von mir aus auch ein Pferdefuhrwerk. Zwecklos. Keiner wird Sie fahren. Okay, gehen wir eben zu Fuß. Können Sie ja gern versuchen, aber ich würde es nicht tun an Ihrer Stelle. Auf den Wiesen wimmelt es von wilden Bullen. Da standen wir nun und sahen uns an. und ich hatte das Gefühl, auch Professor Van Dusen wusste nicht, wie es weitergehen sollte. Aber da hatte ich ihn unterschätzt. Hören Sie, mein lieber Hedge. Ja, ein Zug. Mhm. Was soll's, Professor? Der fährt ja doch durch. Nicht, wenn Sie sich quer über die Schienen legen, mein lieber Hedge. Was? In diesem Falle sehe sich der Zugführer zum Halten genötigt. Wir könnten zusteigen. Ja, schwierig mit abgefahrenen Beinen. Sie haben Bedenken, mein lieber Hedge? Das können Sie laut sagen, Professor. Zufällig ist mir heute gar nicht nach Selbstmord. Was, Professor, statt mit lebensgefährlichen Ideen zu jonglieren, sollten Sie lieber diesen ulkigen Schweinefall lösen. Das ist doch für Sie ein Klacks. Und dann sehen wir zu, dass wir von hier verschwinden. Sehr gut, Mr. Hedge, nicht wahr? Und Sie, Professor, inzwischen auch vernünftig geworden? Angesichts der empörenden, ja unglaublichen Verfolgungen und Beeinträchtigungen, welchen wir, meine Person, Mr. Hedge, uns ausgesetzt sehen, auf Ihre Veranlassung, Mr. Beaconsfield, daran kann ja wohl kein Zweifel bestehen. Angesichts dieser Situation bleibt mir keine Wahl. Ich übernehme den Fall. Na bitte, Professor. Nur ein bisschen gut zureden und schon klappt die Sache. Fahrplan wieder in Kraft, Kidney. In Ordnung, Mr. Allister. Kommen Sie, meine Herren. Mein Automobil steht auf dem Vorplatz. Ihr Gepäck lassen Sie am besten hier. In 5 Minuten sind wir im Schloss. Gerade richtig zum Lunch. Lunch im Speisesaal von Schloss Hawksford war eine trübselige Angelegenheit, nicht nur was das Essen betraf. Cecil Beaconsfield, Lord Hawksford, Schlossherr und Gastgeber, tränte vor sich hin. Vermutlich sorgte er sich um sein geliebtes Borstenvieh. Ein bisschen munterer wurde er nur, wenn die Rede auf Schweine kam, zum Beispiel als Bruder Alistair ihm den Professor vorstellte. Zoologe, ja? Unter anderem, mein Lord. Großartig. Verstehen Sie was von Schweinen? In der Tat, Milord. Großartig, großartig. Dann müssen Sie sich meine Marquise ansehen, Professor. Wundervolles Geschöpf, ganz wundervoll. Nur leider momentan nicht da, sozusagen verschwunden. Jawohl. Traurige Sache, Professor. So scheint es, Milord. Sie kennen Mr. Wiffel, Professor? Augustus Wiffel? Unseren großen britischen Schweineexperten? Selbstverständlich ist Mr. Wiffels Ruf mir bekannt, Milord. Allerdings hatte ich noch nicht das Vergnügen, ihn in Person... Können Sie nachhören, Professor? Auf der Stelle. Hier sitzt er, direkt neben Ihnen. Der große britische Schweinepapst mit dem interessanten Vornamen Augustus sah aus, als habe sein Spezialgebiet sehr intensiv auf ihn abgefärbt. Fett, rund, rosa, borstig. Außer ihm gab es noch 2 Gäste auf Schloss Hawksford. Mr. Oscar P. Quackenbush, Millionär und ein Landsmann von Ihnen, Professor. Mr. Quackenbush ist mir nicht unbekannt. Mir übrigens auch nicht. 2-mal waren wir uns über den Weg gelaufen. In New York während der Affäre um das Auge des Zyklopen und erst vor ein paar Tagen im englischen Glastonbury beim Fall des unheimlichen Schwarzen Ritters. In dieser Sache hatte Quackenbush eine recht zwielichtige Rolle gespielt. Vielleicht wirkte er deshalb wie das personifizierte schlechte Gewissen. Dann kennen Sie wohl auch seine reizende Tochter, Miss Iris Quackenbush. Das hat sich bisher leider nicht ergeben. Aber ich habe natürlich von Ihnen gehört, Professor. Wer hätte das nicht, Miss Quackenbush? Und der junge Mann an Miss Quackenbushs Seite, ja, der mit dem Monokel und dem eingeschlafenen Gesichtsausdruck. Das ist mein Neffe, Cecils Sohn und Erbe, der ehrenwerte Ronald Beaconsfield. Ronny. Sagen Sie Ronny, Professor. Alle sagen Ronny zu mir. Van Dusen sagte nicht Ronny zu ihm, er sagte überhaupt nichts zu ihm, sondern unterhielt sich mit seinem schweinekundigen Nachbarn. Wenn ich recht informiert bin, Mr. Whiffle, empfehlen Sie in Ihrem Werk über die sachgerechte Aufzucht des Haarschweins die nicht unumstrittene Wolf-Lehmann-Kolimowski-Diät. Koli? Was? Großartige Diät. Ganz großartig. Gibt nichts Besseres, was, Whiffle? Gewiss, Milord. Prima Diät. Die Schweine nehmen ab wie ein geölter Blitz. Sie nehmen ab, Mr. Kleiner Scherz. Was, Whiffle? Sie nehmen zu, die Tierchen. Dick und fett werden sie. Wie meine Marquise. Ach ja, die arme Marquise. Natürlich. Sie nehmen zu. Müssen Sie ja auch, bei 50.000 Kalorien. Miss Quackenbusch, hätten Sie wohl die Güte, mir das Salz fast zu reichen. Vier Teile gekochte Kartoffeln. Wo? Ein Teil Gerstenschrot. Hier. Das ist Ihre Fingerschale, Miss Quackenbusch. Wie oft habe ich es dir schon gesagt, Iris, du brauchst eine Brille. Eine Prise Salz. Nach dem Lunch wanderten wir durch den Garten zum Schweinestall. Es wurde langsam Zeit, den geheimnisvollen Fall der verschwundenen Marquise in Angriff zu nehmen. Und das tat der Professor denn auch. Er verhörte den Schweinewart seiner Lordschaft. Wann ist es Ihrer Wartung an vertraute Tier verschwunden? Ja, weiß ich nicht. Dann lassen Sie mich die Frage anders formulieren. Wann und wo haben Sie die Sau zuletzt gesehen? Ja, gestern, beim Mittagessen. Hier. Dann bin ich eingeschlafen. Ja. Und wie ich aufgewacht bin, war sie weg, die Marquise. Ja. Wann war das? Was? Wann sind Sie aufgewacht? Ja. Gegen 5. So, und pflegen Sie jeden Tag einen so ausgedehnten Mittagsschlaf zu halten? Nö, nie. Nie. Und gestern? Kann ich mir nicht erklären. Hatten Sie getrunken? Nee, nur mein Dünnbier. Wie immer. Können Sie die junge Dame aus Amerika fragen? Die hat's mir nämlich gebracht, gestern, aus der Küche. Miss Quackenbusch? So heißt sie, ja. Professor! Hallo, Professor! Mr. Quackenbusch? Mr. Quackenbusch steckte hinter einer Hecke und winkte heftig, weil er unbedingt und sofort mit Van Dusen sprechen wollte. Ich weiß Bescheid, Professor. Sie sind doch nicht als Zoologe auf Schloss Hogsworth. So was können Sie dem vertrottelten Lord erzählen. Oder seinem noch dämlicheren Sohn. Also, Sie sind hier als Detektiv. Kriminologe, Mr. Quackenbusch. Amateurkriminologe. Ja, wie Sie wollen, Professor. Jedenfalls sollen Sie rauskriegen, wer sich an dieser gottverdammten Sau vergriffen hat. Durchaus möglich, Mr. Quackenbusch. Ja, ich weiß, was Sie können, Professor. Ich habe Ihnen schon zweimal zugesehen. Und darum will ich lieber gleich reinen Tisch machen. Ja, Mr. Quackenbusch? Ja, also, ich war's. Ja, Professor, ja. Ich habe das Unglücksvieh aus dem Stall geholt. Sie setzen mich in Erstaunen, Mr. Quackenbusch. Ich hatte es nicht geplant, Professor, glauben Sie mir. Aber als ich gestern hier vorbeikam, auf meinem üblichen Spaziergang nach dem Lunch... Gestern? Wann genau? Also, kurz vor 2, würde ich sagen. Die Sonne schien, alles war still. Dieser Kerl, der Schweinewart, schnarchte in seinem Schuppen und, ja, da habe ich einfach die Tür im Gatter aufgemacht und das Schwein rausgescheucht mit meinem Spazierstock. Nur so aus Jux und Dollerei, Mr. Quackenbusch, oder hatten Sie einen bestimmten Grund? Naja, natürlich hatte ich einen Grund, Mr. Hedge. Meine Tochter Iris hat sich verliebt. In Ronny Bacons. Ach du. Ja, sie will ihn heiraten. Oh, ja. Und das passt mir gar nicht. Gar nicht. Sie haben Ronny ja kennengelernt, meine Herren. Degeneriert, dumm wie Bohnenstroh. Aber Iris besteht darauf. Und wenn sie sich mal was in den Kopf setzt... Kann Daddy nicht Nein sagen. So ist es, Mr. Hedge. Leider. Soweit alles klar, Mr. Quackenbusch. Ich verstehe bloß nicht, was Lord Hogsworth Sau mit der Sache zu tun hat. Sehen Sie, meine Herren, ich kenne Lord Hogsworth seit Jahren. Und ich weiß, immer wenn mit seinem geliebten Tier was nicht stimmt, ist er völlig daneben. Übermorgen reisen wir ab, Iris und ich. Und wenn die Marquise so lange verschwunden bleibt, also, habe ich mir gedacht, wird der Lord nicht ansprechbar sein. Auch nicht für Ronny und seine Heiratspläne. Ah ja, ich verstehe, Mr. Quackenbusch. Ja. Wo befindet sich die Marquise? Da drüben im Wäldchen. Ah ja. Ich habe sie mit dem Stock hingetrieben und in eine leerstehende Holzfällerhütte gesperrt. Fall schon gelöst. So sah es aus. Als Quackenbusch uns eine Viertelstunde später die Tür der Hütte aufmachte, erlebten wir eine Überraschung. Lea! Das Schwein ist weg. Ja, aber es hat was hinterlassen auf dem Boden. Das heißt, es war da. Doch nur sehr kurze Zeit, mein lieber Hedge. Ansonsten wäre die von Ihnen konstatierte Hinterlassenschaft wesentlich umfangreicher. Moment, was ist denn das hier? Ein Monokel. Ja. Sagen Sie mal, Quackenbusch, die Marquise hat doch wohl kein Monokel getragen. Unsinn. Es gibt nur einen auf Schloss Hogsford, der mit so einem Stück Glas im Auge rumläuft. Der ehrenwerte Ronny. Ja, den sollten Sie sich mal vorknöpfen, Professor. For Philomela lost her love, fresh note she wore, beth yes again. Fa-la-la-la-la, fa-la-la-la, fa-la-la-la, fa-la-la-la-la-la. For Philomela lost her love, fresh note she wore, beth yes again. He is a fool that love has proved and leaves to sing to live in pain. He is a fool that love has proved and leaves to sing to live in pain. Auf seinem Zimmer im Schloss nahm Van Dusen den edlen Spross aus blauem britischem Blut ins Gebet. Der versuchte zuerst, sich noch dümmer zu stellen, als er schon war, aber da kam er natürlich beim Professor nicht weit. Bald fing er an zu beichten. Es war Ihres Idee, Professor. Bestimmt. Ich wäre nie auf sowas gekommen. Glaube ich Ihnen unbesehen. Hedge. Weiter, Mr. Beaconsfield. Wir klauen Papas Sau, hat Iris gesagt. Wir verstecken sie 1-2 Tage, ja, und dann finden wir sie, hat Iris gesagt, und bringen sie Papa zurück. Der ist selig, hat Iris gesagt, und wenn ich ihm klar mache, dass Iris mich heiraten will, ich meine, dass ich Iris, dass wir... Ja, schon gut, Mr. Beaconsfield. Um Ihren Plan ungestört durchführen zu können, haben Sie gestern ein Schlafmittel in das mittägliche Dünnbier des Schweinewarts praktiziert. Ich nicht, Professor. Das war Iris. Deshalb hat sie es ihm ja gebracht, das Bier. Ja, und wie wir uns zum Stall schleichen, so eine Stunde später, wen sehen wir da? Mr. Quackenbusch. Genau, Professor. Ihres alten Herrn. Woher wissen Sie? Die Quelle meiner Kenntnis ist im Augenblick ohne jeden Belang, Mr. Beaconsfield. Fahren Sie fort. Stellen Sie sich vor, Professor, der alte Quackenbusch holt Papas Marquise aus dem Stall und treibt sie weg. In einen nahen Wald, zu einer Hütte. Genau, Professor. Und wie er weg ist, der Alte? Haben Sie das Schwein anderswohin gebracht? In einer Schubkarre, Professor. Schweres Stück Arbeit. Gott sei Dank ist sie nicht weit weg, die Villa Waldeslust. Villa Waldeslust? Ja, die hatten wir uns ausgeguckt als Versteck für die Marquise, weil sie leer steht, die Villa. Sie gehört nämlich dem alten Admiral Marlinspike und der segelt gerade in der Nordsee oder was, die Ostsee? Sie verbargen also das Schwein in der Villa Waldeslust, Mr. Beaconsfield. Im Bad. Und wenn Sie es ganz genau wissen wollen, Professor, in der Badewanne, sicherheitshalber. Worauf Sie, wie ich annehme, ins Schloss zurückkehrten? Ja, Professor, und da war der Teufel los. Papa hatte inzwischen spitz gekriegt, dass die Marquise weg war. Er hat getobt wie 1000 nackte Kannibalen. Da wollte ich lieber nicht mehr mitmachen. Und Iris hat auch getobt und gesagt, ich soll mich schämen. Und sie zieht die Sache alleine durch. Iris hat ihren eigenen Kopf, wissen Sie? Ja, und Sie, Mr. Beaconsfield, Sie sind ein richtiger Held. Tapfer, furchtlos, wagemutig. Finden Sie, Mr. Hedge? Holen Sie Hut und Stock, Mr. Beaconsfield. Führen Sie mich zur Villa Waldeslust. Wenn Sie wollen, Professor, gern. Aber es hat keinen Zweck. Das Schwein ist nicht mehr da. Was Sie nicht sagen, Mr. Beaconsfield. Und wo ist die Sau? Kein Schimmer, Professor. Großes Ehrenwort. Da müssen Sie schon Iris fragen. Die ist nämlich heute ganz früh zur Villa, praktisch zu nachtschlafender Zeit, um die Marquise zu füttern. Und als sie zurückkam, war sie ganz durcheinander. Eine unglaubliche Geschichte hat sie erzählt. Und die erzählte sie Van Dusen gleich nochmal. Ich musste dem ehrenwerten Ronny recht geben. Es war wirklich eine ganz und gar unglaubliche Geschichte. Am frühen Morgen, kurz vor sechs, war Iris Quackenbusch zur Villa Waldeslust geschlichen mit einem Eimer gekochter Kartoffeln, die sie in der Schlossküche organisiert hatte. Sie hatte die Haustür geöffnet, war über den Korridor gegangen, hatte die Tür zum Bad aufgemacht und das Schwein lag ganz ruhig in der Wanne. Ich denke, es schlief noch. Als ich dann die Kartoffeln reinschüttete, wurde es wach. Es fing an, sich zu bewegen, grunzte ein bisschen. Alles in Ordnung, dachte ich und ging wieder. Und wie ich gerade vorsichtig die Haustür aufmache, höre ich was. Im Bad. Ein lautes Geräusch, eine Art Knall. Ich sofort zurück ins Bad. Und was soll ich Ihnen sagen, Professor? Das Schwein war verschwunden. In der Tat. Miss Quackenbusch? Die Wanne war leer. Bis auf die Kartoffeln und den Dreck natürlich. Das ganze Bad war leer. Nirgends ein Schwein. Fenster, Miss Quackenbusch? Eins, Professor. Circa 20 mal 30 Zentimeter. Unmöglich. Und durch die Tür ist auch kein Schwein gekommen. Ich war ja direkt davor, im Korridor. Sie hörten einen Knall, Miss Quackenbusch. Sind Sie sicher? Ja, Professor. Einen lauten, scharfen, kurzen Knall. Vielleicht ist das Vieh geplatzt. Mein lieber Hedge, gestatten Sie mir die Bemerkung, dass gerade in diesem Augenblick Sie mich an ein, wie Sie sich auszudrücken belieben, Vieh gemahnen. Zugütig, Professor. Ich meine jenes sprichwörtliche Huhn, welchem es trotz seiner mangelnden Sehfähigkeit gelegentlich doch gelingt, ein Körnlein zu entdecken. Das kleine Fenster im Bad, Miss Quackenbusch, stand es offen? Warten Sie, Professor. Es war angelehnt. So, so. Gestern Nachmittag hatten Sie, sofern ich recht unterrichtet bin, eine verbale Auseinandersetzung mit Mr. Ronald Beaconsfield. Auseinandersetzung? Gestritten haben wir uns, dass die Fetzen flogen. Ich hätte nie gedacht, dass Ronny so ein Feigling ist. Sie haben sich also gestritten? Ja. Laut? Sehr laut. Aber wieso? Wo? Wenn Sie es unbedingt wissen wollen, Professor, in der Bibliothek. Waren Sie beide allein? Moment. Hinten in der Ecke saß einer, aber der schlief. Wer? Dieser Schweinemensch, glaube ich. Waffel, oder wie heißt er? Whiffle. Danke, Miss Quackenbusch. Wenn Sie mich nunmehr zur Villa Waldeslust geleiten wollten, ich wünsche, den Ort in Augenschein zu nehmen, an welchem die Marquise von Hoxford sich auf so mysteriöse Weise in Luft auflöste. Was Sie betrifft, mein lieber Hedge... Ich komme natürlich mit, Professor. Mitnichten, mein lieber Hedge. So. Erheischt die Notwendigkeit gebieterisch den Einsatz des kriminologischen Assistenten, so hat der Chronist und Begleiter zurückzustehen. Für Sie habe ich einen Sonderauftrag. Sie werden sich ins Dorf Little Bacon begeben, dort selbst den Krämer aufsuchen und ihm folgende Fragen stellen. Anfangs war der Krämer ja etwas muffig, weil Van Dusen ihn morgens im Gasthof so heftig abgebürstet hatte, aber er beruhigte sich wieder und erzählte mir, was ich oder besser der Professor wissen wollte. Der Ballon? Schwarz und groß. Größer als ein normaler Luftballon. Haben Sie ihn denn nicht gesehen, Mister? Er hat doch wochenlang hier gehangen, da über dem Regal, seit der Kirmes. Da ist er übrig geblieben. Und der Einbrecher hat ihn mitgenommen? So wie er war, Mister. Und einen kleinen Eimer Farbe, weiße Farbe. Damit ist er raus auf die Straße zu seinem Automobil und ist dann... Haben Sie den Einbrecher gesehen? Aber ja doch, Mister, von meinem Schlafzimmerfenster im ersten Stock. Bloß erkennen konnte ich ihn nicht, weil er sich ein Tuch vors Gesicht gebunden hat. Wie im Wilden Westen, Mister. Wie sah er aus? Dick, sehr dick. Das Automobil, welche Marke? Gott, Mister, von so neumodischen Sachen verstehe ich nichts. Ich weiß bloß, dass er damit weggefahren ist. Welche Richtung? Schloss Hoxford? Genau anders lang, Mister. Da, wo es zum Wald geht. wie wir es verabredet hatten, traf ich den Professor vor der Villa Waldeslust. Er hörte sich meinen Bericht an und war offensichtlich zufrieden. Sehr schön, mein lieber Hedge. Dank Ihrer Tätigkeit zeichnet sich die von mir zunächst rein theoretisch konzipierte und postulierte Lösung des Falles nunmehr immer präziser, immer schärfer konturiert ab. Sie sehen die Fußspuren? Direkt am Mauerwerk unter dem Fenster zum Badezimmer. Groß und breit, Professor. Und tief eingesunken. Die Spuren eines gewichtigen Mannes, welcher sich geraume Zeit vor dem Fenster aufhielt. Weitere Spuren, allerdings ganz anderer Art, stellen wir vor dem Tor fest. Reifeneindrücke von einem Automobil. Wohin führt dieser Weg, Miss Quackenbush? Nach Woodhouse, Professor. Das ist das Anwesen von Sir Pelham Grenville. Ah ja, der neidische Nachbar, welchen Mr. Alistair Baconsfield als den Hintermann die graue Eminenz der rätselhaften Affäre verdächtigt. Mein lieber Hedge, wohin treibt es Sie? Nach Woodhouse, Professor, den Reifenspuren nach. Später, mein lieber Hedge, später. Zunächst gilt es, nach Schloss Oxford zurückzukehren, um durch die nur dort zu entdeckenden, bislang noch fehlenden Mosaiksteine das Bild ein für allemal zu komplettieren. Während ich einige Worte mit Mr. Whiffle, dem sogenannten Schweineexperten, zu wechseln gedenke, werden Sie, mein lieber Hedge, ja? einen zweiten speziellen Auftrag auszuführen haben. Worum es dabei ging, werden Sie jetzt noch nicht erfahren, meine Damen und Herren, wegen der Spannung und weil es ein geheimer Auftrag war. Hier nur so viel, alles ging glatt, ich machte Meldung, der Professor rieb sich die Hände. Mein lieber Hedge, der Fall ist gelöst. Ja? Ja. Sie zweifeln, mein lieber Hedge? Das würde ich mir nie erlauben, Professor, aber wenn Sie mich fragen, mir ist noch längst nicht alles klar. Das ist nicht mehr als recht und billig, mein lieber Hedge. Sie sind der Assistent. Ein in diesem Falle recht zufriedenstellender, ja, lobenswerter Assistent. Nein. Doch, doch. Ich möchte nicht versäumen, das hinzuzufügen. Oh, danke, Professor, danke. Ich weiß selber, dass ich kein kriminologischer Großmeister bin, aber ein bisschen weiß ich doch. Ich weiß, wer das Vieh aus der Villa geklaut hat und wo es jetzt steckt. Aber was ich nicht weiß, ist, wie hat der Kerl das Ding gedreht? Ich meine, wie hat er das fette Vieh in wenigen Sekunden mit einem Knall verschwinden lassen? Ein im Prinzip höchst simpler Trick, mein lieber Hedge. Den Sie natürlich durchschauen, Professor. Natürlich. Und wie ich Sie kenne, wollen Sie ihn mir auch nicht verraten. Dies, mein lieber Hedge, wäre ein krasser Verstoß wider jede amateurkriminologische Tradition. Aufgeklärt wird bekanntlich erst zum guten Schluss in Anwesenheit aller Beteiligten. Das weiß ich. Warum lösen Sie das Rätsel nicht selbst? Sie kennen alle Indizien. Prüfen Sie sie, werten Sie sie nach dem Grundsatz... 2 + 2 geschenkt, Professor. Sagen Sie mir lieber, was für Indizien ich werten und prüfen soll. In aller Kürze diese, mein lieber Hedge. A. Miss Quackenbush ist stark kurzsichtig, weigert sich jedoch aus Eitelkeit eine Brille zu tragen. B. Die Marquise von Hoxford gehört der Rasse der Berkshire-Schweine an. C. Beim Krämer von Little Bacon wurde ein großer schwarzer Luftballon entwendet. Wenn Sie ferner die Spuren an der Villa Waldeslust in Betracht ziehen, mein lieber Hedge, dann... Dann weiß ich, ehrlich gesagt, immer noch nichts. Auch wenn ich in der Regel keine intellektuellen Meisterleistungen von Ihnen erwarte, mein lieber Hedge, enttäuschen Sie mich dieses Mal doch ein wenig. Nun gut, der eine hat's, der andere nicht. Kommen Sie, wir werden Sir Pelham Grenville einen Besuch abstatten, präziser seinem Schweinestall. Bitte verständigen Sie Mr. Quackenbush, ich wünsche seine Begleitung. Den Alten? Nicht Ihre? Mr. Osgood P. Quackenbush. Ich habe meine Gründe. Quackenbush wunderte sich, aber er wusste, wenn Professor Van Dusen ruft, gilt kein Zögern. Und Nein sagen erst recht nicht. Eine knappe Stunde später, es war inzwischen 5 geworden, standen wir vor Sir Pelham Grenvilles Schweinestall am Zaun. Alles war still. Kein Mensch zu sehen, außer uns drei natürlich. Im Koben suhlte sich ein Schwein. Aber das ist nie und nimmer die Marquise von Hoxford. Meinen Sie, Mr. Quackenbusch? Die Marquise ist ein Berkshire-Schwein und Berkshire-Schweine sind schwarz. Von der Schnauze bis zum Ringelschwanz. Und das Vieh hier, also okay, das... Kopf ist schwarz, Hinterteil auch, aber dazwischen ist das weiß, eindeutig. Wie es den Anschein hat, handelt es sich um ein Tier vom Typ Wessex Saddleback. Ein Typ, welcher gekennzeichnet ist durch einen großen weißen Sattel oder auch Ring um den Rumpf. Wenn Sie jedoch, meine Herren, an diesem weißen Ring mit dem Fingernagel kratzen... Wie ich es jetzt tue, so werden Sie feststellen... Die Farbe geht ab! So ist es, Herr... Erinnern Sie sich, beim Krämer wurde nicht nur ein Ballon gestohlen, sondern auch ein kleiner Eimer voller weißer Farbe. Und hier steht er auf der Fensterbrüstung mitsamt dem noch feuchten Pinsel. Kein Zweifel, meine Herren, die Sau, welche wir hier sehen, ist ein mittels weißer Farbe in ein Wessex Saddleback transponiertes, quasi verkleidetes oder auch maskiertes Berkshire-Schwein. Kurz, die Marquise von Hoxford. Bravo, Professor. Und was tun wir jetzt? Wir lassen die Sau raus und bringen sie zurück nach Schloss Hoxford. Das müssen wir wohl, Mr. Hedge. Ja. Also dann mal los. Also los. Bitte, bitte, meine Herren, Vorsicht. Moment, ich werde die Tür aufmachen. Halten Sie die Sau so lange fest. Ich möchte nicht, dass wir auch bitte. Drei Stunden später. Im Speisesaal von Schloss Hoxford hatten sich alle Beteiligten versammelt, um sich bester amateurkriminologischer Tradition entsprechend vom Professor über den sensationellen Schweinefall aufklären zu lassen. Sie erfuhren, erstaunt oder schuldbewusst, je nachdem, wie die Marquise zuerst von Quackenbusch und dann von dessen Tochter Iris in Zusammenarbeit mit dem ehrenwerten Ronny geklaut worden war und warum die Diebe sich diesem in amerikanischen Millionärskreisen nicht gerade üblichen Tun hingegeben hatten. Nachdem sie ihre Beute in der Villa Waldeslust verborgen hatten, kehrten Miss Quackenbusch und der ehrenwerte Ronald Beaconsfield hierher zurück. In der Zwischenzeit war das Verschwinden der Marquise entdeckt worden und Lord Hoxford gab seiner Empörung Ausdruck. Auf so entschiedene, so vehemente Weise, dass Mr. Beaconsfield kalte Füße bekam, so lautet das ja wohl volkstümlich. Sein Entschluss, fürderhin seine Hände in Unschuld zu waschen, führte zu einem heftigen Streit zwischen ihm und seiner Mitverschworenen. Dieser Streit wurde belauscht. Dabei erfuhr der Lauscher unter anderem zwei ihn höchlichst interessierende Tatsachen, dass sich das Schwein in der Villa Waldeslust befand und dass Miss Quackenbusch die Absicht hatte, es am kommenden Morgen zwecks Fütterung aufzusuchen. Beide Tatsachen beschloss der geheime Mitwisser, sich zunutze zu machen. Hatte er doch ohnehin die Absicht, die Marquise von Hoxford zu stehlen. Und wer war nun dieser Lauscher an der Wand, Professor? Kein anderer als der Mann, welcher sich Augustus Whiffle nennt. Was? Mr. Whiffle? Also blühender Blödsinn, Professor. Sowas würde Mr. Whiffle nie tun. Was, Mr. Whiffle? Niemals, Milord. Mr. Whiffle, Milord, ist nicht Mr. Whiffle. Um wen es sich bei dieser Person in Wahrheit handelt, hat dankenswerterweise mein Assistent ermittelt. Ja, also, indem er das Zimmer des Verdächtigen einer Durchsuchung unterzog. Ja. Dabei entdeckte er zwei äußerst bemerkenswerte Dokumente. Bitte, Mr. Hedge. Erstens eine Lizenz als Privatdetektiv, ausgestellt auf einen gewissen Blister, Percy Blister, wohnhaft in London. Zweitens ein Schreiben, worin Sir Pelham Grenville Blister 500 Pfund verspricht, wenn er für ihn die Marquise klaut. Sir Pelham, habe ich ja gleich gewusst, dass der dahinter steckt. Danke, mein lieber Hedge. Ich fahre fort. Dem falschen Mr. Whiffle welcher, beiläufig bemerkt, eine beklagenswerte Unkenntnis in Bezug auf Schweine an den Tag zu legen pflegt, bot sich nunmehr die heiß ersehnte Gelegenheit. Er beschloss, die Marquise aus der Villa Waldeslust zu entführen und Sir Pelham Granville zuzustellen. Doch damit nicht genug. Indem er in raffinierter Inszenierung die Sau auf quasi magische Weise verschwinden ließ, wollte er die Angelegenheit zusätzlich verwirren, komplizieren, einnebeln, wenn Sie so wollen. Um dieses sein Vorhaben durchzuführen, entwickelte Mr. Blister in der vergangenen Nacht eine bemerkenswerte, geradezu hektische Aktivität. Als erstes unternahm er einen Einbruch in den Kramladen von Little Bacon, wobei er den, wie ihm wohl bekannt war, dort selbst befindlichen großen schwarzen Ballon nebst einem Eimer weißer Farbe entwendete. Sodann begab er sich in seinem Automobil zur Villa Waldeslust. Er verschaffte sich Einlass, wie ich vermute, mittels eines sogenannten Dietrichs, kein Problem für einen privaten Detektiv, praktizierte die Marquise in seinen Wagen und transportierte sie zum Schweinestall von Sir Pelham Granville, wo er mit der gestohlenen Farbe das Berkshire Schwein in ein Wessex Saddleback umwandelte. Wessex Saddleback? Tatsächlich? Das ist inferiore Rasse! Kurz vor dem Morgengrauen suchte Mr. Blister zum zweiten Mal die Villa Waldeslust auf. Er legte den schwarzen Ballon in die Badewanne, befestigte an ihm eine Schnur, deren zweites Ende er durch das leicht geöffnete Fenster nach draußen verlegte, bezog vor dem Fenster Posten und wartete auf Miss Iris Quackenbusch, von der er wusste, wer auf Schloss Hoxford wusste dies nicht, dass sie sich trotz ihrer ungenügenden Sehfähigkeit weigerte, eine Brille zu benutzen. Als Miss Quackenbusch im Bad erschien, gab Mr. Blister Grunztöne von sich und zog gleichzeitig an der Schnur. Der Ballon bewegte sich. Miss Quackenbusch sah, was sie sehen sollte. Eine lebendige Marquise von Hoxford. Sie verließ das Badezimmer und Mr. Blister kam zum Höhepunkt seiner Illusionsschau. Er brachte den Ballon zum Platz. Wie, Professor? Besser gefragt, womit? Mittels eines Spazierstocks, wie ich annehme, an dessen Ende er eine Nadel angebracht hatte. Die schlaffe Ballonhülle zog er an der Schnur durchs Fenster, worauf er sich ungesehen entfernte. Iris Quackenbusch stand vor einem Rätsel. Das von ihr soeben noch wahrgenommene Schwein war in Sekundenschnelle verschwunden. Dies würde sie beschwören und sich so, da niemand ihr glauben würde, selbst aufs Schwerste belasten. Alle Spuren, so glaubte Blister, welche auf ihn bzw. seinen Auftraggeber Sir Pelham Granville deuteten, seien verwischt. Doch hatte er, und damit, Milord, Miss Quackenbusch, meine Herren, komme ich zum Ende meiner Ausführungen, doch hatte er Professor Dr. Augustus van Dusen nicht in seine Rechnung einbezogen. Ja, gut und schön, Professor, großartig kombiniert, alles was recht ist, aber das Wichtigste, nicht wahr, das fehlt doch noch. Euer Lordschaft meinen? Na, die Marquise, was denn sonst? Wo ist sie? Wo steckt sie? Hast du doch gehört, Cecil, bei Sir Pelham Granville. Sie irren, Mr. Beaconsfield. Na ja, wo dann? Na, sagen Sie es doch endlich, Professor. Ich werde Sie zu Ihrem Tier führen, Milord. Folgen Sie mir. Kurz darauf bewegte sich eine interessante Prozession durchs Gelände. Vorneweg der fette Butler, dahinter Van Dusen und wir anderen. Der Lord nebst Bruder und Sohn, die beiden Quackenbuschs und meine Wenigkeit. Nur der unglückselige Blister alias Wiffel war nicht dabei. Der saß im tiefsten Schlossverlies. Nach einer guten Viertelstunde erreichten wir ein einsam gelegenes, unschönes Gebäude, das Armenhaus von Little Bacon. Wir traten ein, gingen über den Flur, den immer stärker werdenden würzigen Duft nach und kamen schließlich in einen großen Raum. Auf einem gewaltigen Herd brutzelten zahllose Töpfe und Pfannen. Um den riesigen Holztisch, beladen mit vollen Tellern und Schüsseln, hockten die Dorfarmen und futterten wie die Scheunendrescher. Ja? Meine Herrschaften, wir sind am Ziel. Am Ziel? Ja, wirklich? Ja, wo ist die Marquise? Hier, Milord. Das ist die Professor? Ja, ich sehe sie. Oh doch, Milord, Sie sehen sie. Beziehungsweise das, was von ihr übrig ist. Sie sehen sie überall in diesem Raum. Auf dem Herd, auf dem Tisch, in Töpfen, Schüsseln, Pfannen, Tellern, in Form von Wellfleisch, Blutwurst, meine Marquise. Braten, Koteletts. Ja. Wir danken dem edlen Gentleman. Rache, blutige Rache. Alle festen, alle festen im Einsperren. Hinrichten! Alle! Frisst auf! Und zerfällen! Grendel! Aber Papa! Duroni, du wirst in der massive Trick-Quackenmut. Nehmen Sie Ihre Tochter und gehen Sie mir aus den Augen! Mit Vergnügen! Polizei soll kommen! Nichts lieber als das! Aber Papa, Iris und ich wollen doch heiraten! Vorbei, Ronny! Einen Schlappschwanz nehme ich nicht! Henker, seine Majestät! Aufhänger! Alle miteinander! An den Zähnen von Schloss Hofdorf! Hier, Lord Hoxford wurde ohnmächtig. Während die Verwandtschaft sich um ihn kümmerte und die Armen von Little Bacon nicht wussten, wie ihnen geschah, entfernten wir, Van Dusen, Quackenbusch und ich, uns unbemerkt im Getümmel. Wir hatten es eilig. Der letzte Zug nach Worcester fuhr in einer halben Stunde. Und während wir zum Bahnhof eilen, drehe ich für Sie, meine Damen und Herren, die Uhr kurz zurück. Sie erinnern sich, der Professor Quackenbusch und ich waren mit der Marquise unterwegs nach Schloss Hoxford. Es war keine muntere Landpartie. Vor allem Van Dusen wirkte vergrätzt. Na los, dumme Sau! Sie sagen ja gar nichts, Professor. Ich denke nach, Mr. Quackenbusch. Über Ihre atomare Strukturtheorie? Nein, mein lieber Hedge. Über den massiven Affront, welchen man meiner Person angetan hat. Professor Dr. Dr. Dr. Augustus Van Dusen wurde durch die Anwendung hinterhältiger, ja schändlicher Methoden gezwungen, einen tief unter seiner amateurkriminologischen Würde liegenden Fall zu übernehmen. Dekadente Aristokraten haben mir morbide Spiele hier getrieben. Jetzt müssen wir Ihnen zu allem Überfluss das Vieh auch noch zurückerstatten mit rosa Schleifchen und schönen Grüßen. Müssen wir das, mein lieber Hedge? Ja, immerhin haben Sie den Fall übernommen, Professor. Und gelöst, mein lieber Hedge. Ganz gleich, was mit dem Corpus Delicti, wir sagen, der Sau, noch geschehen mag. Wissen Sie, was ich denke? Wenn das Schwein wieder da ist, wird Lord Hoxford einverstanden sein, dass Iris diesen Idioten Ronny heiratet. Entsetzlich. Andererseits, käme das Tier nicht zurück, gäbe es keine Hochzeit. Ja, das wäre eine Idee. Sehen Sie das Gebäude vor uns? Ja, grau und hässlich. Das Armenhaus von Little Bacon. Man hat es weit außerhalb der Dorfgrenzen errichtet, weil man mit den Insassen möglichst wenig zu tun zu haben wünscht. Diese führen, so fürchte ich, ein nicht eben angenehmes Leben. Der zweifellos seltene Genuss einer reichhaltigen, schmackhaften Mahlzeit wäre ihnen von Herzen zu gönnen. Na, stopp. Ich habe eine Idee. Ich auch, Mr. Hedge. Gehen Sie voraus, Professor. Quackenbusch und ich, wir kommen in ein paar Minuten nach. Ja, sobald wir eine Kleinigkeit erledigt haben. Ja. Wir banden die Marquise an den Türpfosten des Armenhauses und dann malte Quackenbusch ihr große weiße Buchstaben auf die schwarze Haut. Farbeimer und Pinsel hatten wir mitgenommen, um sie dem Krämer zurückzugeben. Ei? Komm. Ne? Halt doch mal still! Ich halte sie schon. Ja, Spende. Guten Appetit. Oh, mein kleines, dickes Etwas. So, Hedge, ziehen Sie die Glocke. Und jetzt nichts wie weg und um die Ecke. Ja, kommen Sie. Ab. So kam es, dass die Armen von Little Bacon ein fröhliches Schlachtefest feierten, dass Iris Quackenbush nicht Ronnie Baconsfield heiratete und dass Lord Hoxford in Ohnmacht fiel. Übrigens, falls es Sie interessiert, als er wieder zu sich kam, wurde er strenger Vegetarier und verlegte sich auf die Kürbiszucht. Und noch ein Wort zum Schluss, meine Damen und Herren. Sie kennen Professor Van Dusen. Sie wissen, er ist ein abgeklärter Mensch, der über den Dingen des Alltags steht. Aber wenn man ihn so richtig ärgert, dann kann es passieren, dass auch ein so bedeutender Zeitgenosse mal kurz die Sau rauslässt. In diesem Sinne, meine Damen und Herren, bis zum nächsten Mal. Sie hörten Professor Van Dusen lässt die Sau raus von Michael Koser. Mit Friedrich W. Bauschulte als Professor Dr. Dr. Dr. Augustus Van Dusen und Klaus Herm als dessen treuen Begleiter Hutchinson Hedge. In weiteren Rollen Hans Madin, Klaus Jepsen, Hubertus Bengsch, Christian Rode, Lisa Adler, Walter Pfeil, Krikor Melikian, Heinz Rolfing, Gerd Holtenau und Otto Czarski. Ton Ingeborg Görkner und Georg Fett. Regieassistenz Sylvia Rauer. Regie Rainer Klute.